am Strand. Dort am Strand. Ja. Der Zauber jenes Sommers in mir bleibt. Im Sand der Zeit weht er zur Heimlichkeit. Kein Mensch, nur du und ich. Die Nacht erhält Mondlicht. Bring mich heim zu dem Ort der Vertrauen. Dort am Strand. Dort am Strand.